Ma chère Mademoiselle, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Wir laden Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie Platz, denn der Speisesaal präsentiert Ihr Diner. Sei hier Gast, sei hier Gast, wir bedienen ohne Hast. Die Serviette um den Hals, Cherie, dass du hier nichts verpasst. Soupe du jour gratiniert, hier wird nur für dich serviert. Ist mal das da? Schmeckt vorzüglich! Frags Geschirr, du weißt, das lügt nicht beim Gesang. Und beim Dons denkt man gleich nur, vive la France! Schlechtes Essen wird von jedem hier gehasst. Lies nur genau die Karte, sie ist von unserer Warte. Sei hier Gast, sei hier Gast, sei hier Gast. In Salzburg ein Soufflé und den Punkt in Offenbach. Wir stellen er und das mit Flair ein kulinarisch Kabarett. Bist allein und es leid, das Menü steht schon bereit. Hier soll keiner lamentieren, wenn Bestecke amüsieren. Wir erzählen, als wär's nichts, jeden neuen Kerzenwitz. Und worauf du bitten kannst, das hat dich Spaß. Komm und erheb dein Glas, wir gönnen dir den Spaß. Du bist hier Gast. Drückt ne Last, gönnt ihr doch beim Essen Rast. Sei hier Gast, sei hier Gast, sei hier Gast. Voilà. Sei hier Gast, sei hier Gast, schenk der Seele etwas Rast. Ich empfehle für das Hotel und den Buffet. Als man uns brauchte, so plötzlich war die schöne Zeit dahin. 10 Jahre dem Rost noch trutzen, wir wollten so viel mehr als putzen. Brauchen Übung, eine Chance für das Talent. Den ganzen Tag vertrödeln wir zu Hause. Müde, fett und dösig, da kommst du und wir sind fröhlich. ist schamlos, Lumière, schamlos! Höhepunkt unseres heutigen Videos präsentieren wir nun die